Staub, der auf die Erde fällt, wurden sie zerstreut in alle Welt. Doch im Traum war es Alida, noch das Land ihrer Väter. Dort vor 2000 Jahren Israel. Fremde unter Fremden waren sie und vergessen ihre Heimat nie. Aus den Ländern der Anden, aus den Ghettos der Städte, kehrten sie eines Tages wieder heim. Dort im heiligen Land.